in meinem Haus ist dein eigener Fahrstuhl. Hustensaft, Jüngling, sind dünn, alle Girls, cool, day. Ey, ich hab Geld. Fahr durch den Town drin im Cabriolet. An meinem Arm die Audemars Piguet. Guck auf das Schlangenleder Portemonnaie. Ey, ich hab Geld. Fick deine Bitch in einem Whirlpool. In meinem Haus ist dein eigener Fahrstuhl. Hustensaft, Jüngling, sind dünn, alle Girls, cool, day. Ich ficke zwei im Hustensaft, das Fleisch ist die Hater zu bei. Bitch, ich komm mit deinen Gunnern und es regnet Blei. Lass deinen Monatslohn an einem Abend im Restaurant liegen, Designerhemd tragen. Deshalb will die Bitch meinen Penis anblasen. Bin auf dem Red Carpet und du mähst den Rasen. Ich hab Geld. Deshalb gehört deine Freundin jetzt zu mir. Früher war ich noch ein Drogenkurier. Das Game ist ein Marathon und kein Turnier. Weil ich mich niemals verkalkulier. Ist auf dem Auto ein goldenes Tier. Ich komm im Ferrari gefahren zu dir. Bin so pretty, dass ich Bilder nicht retuschier. Ich hab mein Kleiderschrank gleicht einer Gucci-Boutique. Mein Aquarium mit exotischen Fischen und Pflanzen fast etwa 4000 Kubik. Wie Dynamit bin ich Schrott. Ich investiere und du gehst bankrott. Wer mich nicht mag, landet auf dem Schafott. You talking about money, bitch, I got a lot. I feel like God, cause I'm winning. Ihr denkt, es ist bereits Game Over. Aber ein Vibe bin ich noch nicht mal am Beginnen. Hustensaft, Jüngling, spritz in deine Home. Schmuggeltrack von Berlin nach Idaho. Ich mach mein Geld nebenbei einfach so. Du fragst mich, wie geht das? Ich will einfach go. Shoot auf dein Bruder, ziehe das Puder, Zigarre aus Kuba. Ich habe Bitches von Berlin nach Utah. Sweet Pianuta, komm ich im Jack an. Mach's viel Cash, Bitch, es gibt nix zu meckern. Bleib wie ich bin, Geld wird mich nicht ändern. Denn ich mach dieses, bin es nicht seit gestern. Hater am Lästern, doch ich chill. High von Patron und pop mir eine Pill. Fick deine Schwester, weil ich will. Mein Reed ist grün, so wie Dill. Weil ich Enemies kill, werd ich angeklagt. Doch ich mach auf den Richter ein Attentat. Die Kette am Neck, ein Unikat und die Dime ist darauf. Geld so wie Bart, zu viele Karat, meine goldene. Ich hab sicher keine Angst vor den Cops. Ich halt deine Bitch an ihrem Schopf. Die Note blut mir gerade meine Cock. Italienischer Staub meint Louis Hemd. Hustensaft, Jüngling ist prominent. Der Grund, warum er mich Promi nennt. Kleidung ist nicht Secondhand. Weil mich jeder kennt. Geh ich raus an der Cover, fick die Juice, denn ich will bei der Bild auf das Cover. Leute fragen, wann geh ich pro? Never. Shoote dich und du siehst aus wie Pasta. Eine Million reicht nicht. Ich mache Money und das reicht nicht. Du bist kein Fan von mir, peinlich. Du sagst, du bist King? Nein, ich. Ich hab in einem Whirlpool, in meinem Haus ist dein eigener Fahrstuhl. Hustensaft, Jüngling, sind dünn, alle Girls, cool, damn.